Du stehst auf dem Bunker deiner Träume und du versuchst sie zu ernten. Doch du hast noch so viel im Leben zu lernen. Gib die Träume nicht auf und ernte sie nur einzeln. Denn nur einzeln kannst du nur jeden Schritt gehen. Du musst anfangen, dich selbst zu verstehen. Gib deine Träume niemals auf. Alles erreichen, es ist dein Leben, niemals aufgeben. Was dieses Idiot über dich lachen, des lautes Lachen zeigt nur pure Neid. Immer wieder mal zeigt sich, dieses Idiot hat nur Angst, dass du was erreichst. Lass dir einfach nur lachen, des lautes Lachen zeigt nur pure Neid. Bleib dir selbst treu, denn du bist der Weg und das Ziel stellst du dir selbst. Es ist wichtig, dass du immer zu dir hältst. Wenn Freunde deinen Traum verraten, du vergräbst es ganz tief im Herzen, in deinem Garten. Oder du erwischst deine Freunde mit einem anderen Bett. Dann sind es nicht die Leute, die in deinem Leben zielen. Du musst wieder aufstehen, du wirst andere Leute kennenlernen. Du wirst für andere schwärmen. Aber das Wichtigste ist, dass du immer zu dir hältst. Dass du immer zu dir hältst und niemals die Hoffnung aufgibst. Irgendjemand ist da im Leben, der dich irgendwann mal richtig liebt. Bleib dir selbst treu, denn du bist der Weg und das Ziel stellst du dir selbst. Es ist wichtig, dass du immer zu dir hältst. Dieses Idiot über dich lachen, des lautes Lachen zeigt nur pure Neid. Immer wieder mal zeigt sich, dieses Idiot hat nur Angst, dass du was erreichst. Lass dir einfach nur lachen, des lautes Lachen zeigt nur pure Neid. Dieses Idiot über dich lachen, des lautes Lachen zeigt nur pure Neid. Bleib dir selbst treu, denn du bist der Weg und das Ziel stellst du dir selbst. Es ist wichtig, dass du immer zu dir hältst. Dieses Idiot über dich lachen, des lautes Lachen zeigt nur pure Neid. Immer wieder mal zeigt sich, dieses Idiot